Es ist zu fragen, warum auch die Bundesregierung in der aktuellen Krise dem Rettungsschirm zugestimmt hat, obwohl er gegen den Maastricht-Vertrag verstößt. Sicher hat der politische Druck der hochverschuldeten Länder eine Rolle gespielt. Entscheidend für die Einwilligung der Bundesregierung war aber wohl die Sorge, dass eine staatliche Insolvenz im Euroraum eine allgemeine Kapitalmarktkrise auslösen könne, in der es zu Bankenzusammenbrüchen und einer erneuten Wirtschafts- und Finanzkrise kommt. Unabhängig davon, ob die Sorge letztlich berechtigt war oder nicht, wurde allein das Risiko als zu groß angesehen. Die fehlende Vorbereitung hat das Entstehen der Krise gefördert, denn die Kapitalanleger wussten, dass die Eurozone im Fall einer Überschuldung einzelner Mitgliedstaaten kaum eine formelle Insolvenz riskieren würde. Weil die No-Bail-Out-Klausel unglaubwürdig war, konnten sich diese Staaten viel stärker verschulden, ohne dass die Zinssätze die Risiken widerspiegelten. Ottmar Issing schrieb dazu im Januar 2010, vor der im März 2010 in Lissabon gestarteten fatalen Entscheidungskette, das No-Bail-Out-Prinzip lasse keine Kompromisse zu. Wird hier eine Ausnahme gemacht, gibt es kein Halten mehr. Die Befürchtung, die Insolvenz Griechenlands könnte eine Kettenreaktion auslösen, würde in ganz anderem Sinne zur Gewissheit. Gewährt die Gemeinschaft Griechenland Hilfe, das in eklatanter Weise gegen Regeln der Gemeinschaft verstoßen hat und selbst verschuldet in die Krise geraten ist, wie kann man sie in anderen Fällen verweigern? Darum wurde aus der am 25. März 2010 in Aussicht gestellten Hilfe für Griechenland, die ein Einzelfall sein sollte, eine ganze Rettungskette für die halbe Eurozone, deren Ende immer noch nicht absehbar ist. Neben den unmittelbaren Maßnahmen zur Rettung einzelner Staatshaushalte war dabei das Ziel, einen Rettungsmechanismus zu installieren, der für die Zukunft so glaubwürdig sein soll, dass er die Märkte bei der Spekulation gegen die Staatshaushalte einzelner Länder quasi schon durch seine Größe entmutigt. Zu diesem Zweck wurde im Juni 2010 ein von den Euro-Ländern gemeinschaftlich garantierter Kreditmechanismus, die Europäische Finanzstabilitätsfazilität, EFSF, geschaffen und im September 2011 auf 440 Milliarden Euro aufgestockt. Versuche, das Kapital durch eine Versicherungslösung zu verlängern, hatten keinen Erfolg. Der EFSF soll Mitte 2012 durch den Europäischen Stabilisierungsmechanismus, ESM, abgelöst werden. Der ESM soll über ein genehmigtes Stammkapital von 700 Milliarden Euro verfügen. Davon sollen 80 Milliarden Euro von den beteiligten Ländern über die nächsten 5 Jahre eingezahlt werden. Deutschland muss also aus dem Bundeshaushalt 22 Milliarden Euro einzahlen. Das maximale Darlehensvolumen des ESM soll bei 500 Milliarden Euro liegen. Schon seit dem Herbst 2011 bauten aber der IWF und die Südländer des Euroraums erheblichen Druck auf, den ESM zu vergrößern. Deutschland weigerte sich zunächst. Im März 2012 war allerdings erkennbar, dass Deutschland letztlich zustimmen würde, die nicht verbrauchten Fazilitäten des EFSF auf den ESM zu übertragen und somit dauerhaft zu machen oder den EFSF parallel weiterlaufen zu lassen. Diplomatisch schreibt die Bundesbank: Der ESM kann dazu beitragen, Gefahren für die Finanzstabilität im Euroraum zu begrenzen. Aber sie mahnt zugleich: Allerdings wird der grundsätzlich in der EWU geltende Haftungsausschluss beschränkt. Und durch jeden Hilfsmechanismus können die Anreize zu soliden öffentlichen Haushalten und die Wirksamkeit der präventiven Regelungen gemindert werden. Deshalb ist es entscheidend, dass Hilfen zum einen tatsächlich an strikte Auflagen gebunden werden. Zum anderen sollten die Hilfskredite nur mit spürbaren Zinsaufschlägen vergeben werden. Die Praxis zeigt allerdings, dass das Gegenteil geschieht. Das zweite Griechenland-Paket wurde verabschiedet, ohne dass die Auflagen des ersten auch nur annähernd erfüllt worden wären. Und bislang wurden alle EFSF-Kredite zu einem subventionierten Zinsniveau vergeben. Aus der Sicht der staatlichen Haushalte wird der ESM in Kapitel 7 gewürdigt. Während beim zeitlich auf 3 Jahre befristeten EFSF der Bruch des No-Bail-Out-Prinzips immerhin noch mit einem vorübergehenden Notstand begründet wurde, ist beim ESM auch dieses Feigenblatt gefallen. Eine Bail-Out-Politik wird legalisiert, indem der Vertrag geändert wird. Es soll eine neue Vorschrift geben, Artikel 136 Absatz 3 AEUV, der die Euro-Staaten ermächtigt, einen Bail-Out-Mechanismus einzurichten. Der heißt im Vertrag Stabilitätsmechanismus. Nach dem Maastricht-Vertrag sollte das No-Bail-Out-Prinzip als marktwirtschaftliche Schuldenbremse zwingend wirken und der politischen Manipulation entzogen sein. Jetzt können die Staaten durch die Art ihrer Hilfszusagen selbst darüber entscheiden, inwieweit das Prinzip noch gilt. Selbst den Disziplinierungsmechanismus höherer Zinsen können sie außer Kraft setzen und die Zinsen für Hilfskredite quasi politisch festsetzen. Das stärkt den Druck insbesondere auf Deutschland ungemein. Strikte Bedingungen werden uns moralisch vorgehalten und erzeugen Hass in den Empfängerländern, aktuell in Griechenland.